NDR Info. Nachtclub. Mit Andreas Moll am Mikrofon. Willkommen bei Radio Globo. Heute im Spätsommer 2018 blicken wir zurück auf Ereignisse vor 50 Jahren, 1968. Und da geht es vor allen Dingen um einen Autor, der damals Kult war und der die amerikanische Szene, die neue amerikanische Szene, nach Westdeutschland brachte, nämlich Rolf-Dieter Brinkmann und seine Anthologie Acid. Bei mir sind Marco Sagurna. Ja, hallo. Und Knarf Rellem. Guten Abend. Knarf Rellem, Hamburger Elektropunk-DJ im Pudelclub und Mitglied der Hamburger Schule, hat sich schon früh mit Underground-Literatur und Pop-Literatur befasst. Was verbindest du mit Sozusagen Acid? Sozusagen in den Windeln. Ja, was verbindest du denn mit Acid? Oh, das war damals ein Buch, das mich umgehauen hat. Also nicht, natürlich nicht 68, denn da war ich 6 Jahre. Ja. Wann ist mir das eigentlich untergekommen? Ich würde mal sagen, in den 80er Jahren. Weil ich mich A, für Literatur interessiert habe, B, auch irgendwie Impulse natürlich brauchen konnte für Texte und so weiter. Und da war das Buch einfach klasse, als sozusagen als Durchblätter-Inspiriermaschine. Das liegt uns auch vor, das Buch ist ein sehr, sehr buntes Buch. Marco Sagurna, wie bist du zu Acid gekommen? Ich bin zu Acid gekommen in der schönen Stadt Vechta hier in Norddeutschland und dort auf der Universität einem wunderbaren Professor begegnet, der mit Rolf-Dieter Brinkmann kam. Und Rolf-Dieter Brinkmann fängt nicht bei Acid an, aber hört auch bei Acid auf und kommt immer wieder zu Acid zurück, weil das die Amerikaner waren, die zum ersten Mal übersetzt wurden, teilweise ins Deutsche. Brinkmann hatte einen Freund und Kampfgefährten, Ralf Rainer Regula aus Frankfurt. Ein Mensch, der Knarf, glaube ich, auch artverwandt ist, was seine Ursprünge von der Musik jedenfalls teilweise betrifft. Und die haben beispielsweise Charles Bukowski zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Den kennen sehr viele. Das stimmt. Und lustigerweise, heute Morgen, als ich meine Wohnung verließ, lag vor meinem Haus im Altpapier Fuck Machine von Charles Bukowski. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das war ein Zeichen. Wir mussten diese Sendung machen. Genau. Und deshalb hören wir jetzt mal ein Original von Rolf-Dieter Brinkmann mit moderner Musik unterlegt, mit Musik von heute sozusagen. Und das ist nicht das letzte Mal in der heutigen Sendung. Ein gelber, schmutziger Himmel. Ein gelb, schmutziger Himmel. Ein gelb, schmutziger Himmel. Ein gelb, schmutziger Himmel über mir. Ein gelb, schmutziger Himmel. Ein gelb, schmutziger Himmel über mir. Ein gelb, schmutziger Himmel. Ein gelb, schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört. Ein gelb, schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört in diesem Augenblick. Ein gelb, schmutziger Himmel. Ein gelber, schmutziger Himmel. Ein gelber, schmutziger Himmel. Rolf-Dieter Brinkmann, 1965 im WDR. Autorenalltag hieß diese Sendung, in der er einfach mal reportageähnlich seinen ganzen Alltag aufgezeichnet hat. Es scheppert, man hört ihn laufen, man hört seine Schritte. Marco Sagurna, diese Unmittelbarkeit, wie wichtig war die für das Werk von Rolf-Dieter Brinkmann? Diese Gegenwärtigkeit, dieses absolute Jetzt, was er immer wieder beschreibt. Ich glaube, das war die Triebfeder, wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, die mit ihm das zusammen gemacht haben, mit Ralf Rainer Regula oder auch mit seinem Lektor, dem Schriftsteller Dieter Wellershoff, die haben das betont, dass die Texte, wie sie damals entstanden sind, ob das Übersetzungen waren, ob das die Amerikaner oder Engländer waren, die dort auf den Tischen lagen, dann war das schon sehr sinnliche Literatur, die dort geschrieben wurde, die früher dort so sinnlich geschrieben wurde als in Deutschland und die über Brinkmann dann herkam. Und es gab eine Veranstaltung 1968 in der Universität in Köln, wo ja die Studentenrevolte tobte, und da hat Brinkmann die Sinnlichkeit gegen die Theorie gesetzt und gesagt, ihr müsst alle viel sinnlicher sein. Und das hat für die Literatur auch eine große Bedeutung gehabt. Die war vorher nicht so sinnlich. Ah ja, Eben haben wir, als wir es gehört haben, war ja auch Musik im Hintergrund. Das war ja nicht nur Alltagsgeräusch. War das von ihm oder von Nein, das war nachbearbeitet. In dem Spielfilm bringt man Zorn. So. Mhm. Von 2006, glaube ich. Und da hat man eben eine Musik der heutigen Zeit drunter gelegt, was ich ganz passend finde, weil es eben auch zeigt, dass Brinkmann auch nach wie vor kontemporär sein könnte oder ist. Mhm. Marco Sagurna, du sprichst auch als Schriftsteller über diesen Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann. Inwiefern hat Rolf-Dieter Brinkmann dein Schreiben auch beeinflusst oder was nimmst du mit aus der Lektüre von Rolf-Dieter Brinkmann? Es erscheint ja jetzt, das darf man sagen, in diesen Tagen dein erster Roman. Ja, das ist richtig. Das ist ein Fund mit 381 Seiten. Das hat lange gedauert, daran zu arbeiten. Brinkmann hat einen so langen Text nicht gemacht, aber er hat sehr viele kürzere Texte gemacht und er hat insofern für mich eine Rolle gespielt oder spielt eine, weil jeder seine Art zu schreiben finden muss. Und die muss man sich manchmal ganz ordentlich erkämpfen und manchmal aber auch erspielen. Und dieses Wechselspiel aus Arbeit, Spiel und ein bisschen Wahnsinn, das habe ich da gerne mitgenommen. Dann hören wir doch gleich mal ein Gedicht von Rolf-Dieter Brinkmann, was quasi exemplarisch ist für seine Beschreibung der Gegenwart von 1967. Was fraglich ist, wofür? Einfaches Bild. Einfaches Bild. Ein Mädchen in schwarzen Strümpfen. Schön, wie sie herankommt. Ohne Laufmaschen. Ihr Schatten auf der Straße. Ihr Schatten an der Mauer. Schön, wie sie fortgeht, in schwarzen Strümpfen, ohne Laufmaschen, bis unter den Rock. Inwiefern hat denn Rolf-Dieter Brinkmann auch spätere Schriftsteller oder Musiker, Musikerinnen inspiriert, gerade vielleicht auch die deutschsprachigen von der Hamburger Schule, Knafrellem? Ja, ich glaube, das weißt du auch, dass das Blumfeld diese Konstruktion übernommen haben, alles macht weiter. Ne? Das gibt es doch von Brinkmann. Ich weiß aber natürlich nicht, wie das heißt von Brinkmann. Aber Blumfeld haben das einfach übernommen und schildern da aus ihrer Sicht, was alles weitergeht und so. Alles macht weiter. Ne? Und was nimmst du als Texter, Lyriker mit aus dieser Form des Schreibens? Ich habe ihm bestimmt ein paar Sätze geklaut. Wo ich die allerdings gelassen habe, weiß ich auch nicht mehr. Eine erinnere ich noch. Wer stirbt, ist ein Idiot. Das ist von ihm, oder? Ja. Wer stirbt, ist ein Idiot. Sagt dir das was? Aus irgendeinem Gedicht. Ich klaue immer und vergesse dann, woher ich es habe. Und entdecke dann 10 Jahre später, ach, da habe ich es her. Der Tod spielt auch eine Rolle in dem fantastischen Gedicht Godzilla, was wir jetzt mal hören wollen. Godzilla telefoniert so gern. Er nahm das Telefon zur Hand und fragte nach der Farbe ihrer Schamhaare. Dann sagte er vergnügt, hier ist der Tod. Sie werden abgeholt, jetzt gleich vom Körper abgerissen, mitgenommen und dann weggeworfen. Boah, starker Tobak, Marco Sagurna. Kann man so humorvoll, ironisch über den Tod schreiben? Ja, ist das denn ein Gedicht über den Tod oder ist es eins über Erotik oder macht es sich über Beile lustig? Ich finde alles. Ich finde gut, dass man diese Fragen gar nicht beantworten kann. Das ist einfach klasse. Natürlich darf man das, weil wir haben es gerade gehört, es funktioniert, es ist super. Ich habe erfahren, dass damals viel Spaß verbreitet wurde und dass man viel Spaß gehabt hat im Fabrizieren von Gedichten. Es wurden wohl immer jeweils Menschen, die anwesend waren, wurden damit einbezogen. Und das heißt, das hat auch alles was mit Humor zu tun. Und wenn dann nachbearbeitet wird, dann kommt eine Mischung aus Sprache, Humor oder Hintergründigkeit, Tiefgründigkeit. Und da kann sich ja jeder bedienen. Gleiches gilt auch für die Musik von meinem Gast Knafrellem, finde ich. Wir wollen jetzt mal die neue Single hören. Um was handelt es sich dabei? Bei der neuen Single handelt es sich um eine Ansprache an Mr. Motherfucker. Das hätte Brinkmann gefallen. Könnte ich mir vorstellen, ja. wenn ich das Lied live spiele, habe ich schon ein paar Mal gespielt jetzt, dann sage ich dem Publikum immer, ich würde gerne, dass ihr jetzt mitsingt. Das ist ja meistens albern, wenn ein Sänger auf der Bühne sagt, jetzt alle mitsingen, aber in diesem Falle ist es klasse, weil das ist ein Text von Sun Ra und das ist so ein Repeat-Text. Also ich singe vor und der Rest singt hinterher. Aber hören Sie doch selbst vielleicht jetzt in diesem Moment. Ja. Mr. Motherfucker, yeah. Don't you know, yeah. If you push that button, yeah. Your ass gotta go, yeah. Mr. Motherfucker, don't you know, if you push that button, your ass gotta go, your ass gotta go, your ass gotta go. I'm talking about nuclear war. I'm talking about nuclear war. Gonna blast your ass so high in the sky. You can kiss your ass. Goodbye. Gonna blast your ass. So high in the sky. You can kiss your ass. Goodbye. I'm talking about nuclear war. I'm talking about nuclear war. I'm talking about radiation. I'm talking about mutation. Radiation. Mutation. So what you gonna do without your ass? What you gonna do without your ass? Mr. Motherfucker, don't you know? If you push that button, your ass gotta go. Mr. Motherfucker, don't you know? If you push that button, your ass gotta go. Goodbye. So high in the sky. Goodbye. So high in the sky. You can kiss your ass. Ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe das Publikum immer motiviert, bei diesem Song mitzusingen, indem sie sich bitte die Gesichter von Putin, Trump und Erdogan vorstellen. Das wollte ich noch erzählen. Und vielleicht ganz interessant, Sun Ra von dem das Stück stammt, dem wurde ja mal die dümmste aller musikjournalistischen Fragen überhaupt gestellt. Was war seine Antwort darauf und wie lautet die Frage? Die Frage lautet, warum machst du Musik? Und die Antwort lautet, weil Musik Treibstoff für Raumschiffe ist und weil wir sehr viel davon herstellen müssen, um viele Reisen im Weltall zu unternehmen. Ich glaube, das hätte Brinkmann gefallen. Hier liegt vor uns einiges an Literatur. Zum Beispiel auch die Kompilation, wenn ich das so nennen darf, Die Piloten. Ein wunderschönes 60er-Jahre-Pop-Literaturwerk. Marco Saguna, beschreib doch mal, wie das aussieht und ja, vielleicht auch, wie das klingt. Ja, das sieht ich stelle mir jetzt ein startendes Flugzeug vor. Das sieht irre aus. Sie haben eine Collage, an der soll Brinkmann wochenlang oder monatelang rumgebastelt haben, aus Zeitschriften ausgeschnitten. Ich sehe Menschen aus der Politik, ich sehe nackte Frauen, ich sehe Zeichnungen, ich sehe auch Gesichter von Schauspielerinnen, Liz Taylor, ich sehe Tarzan, ich sehe Superman. Ich sehe einen Neandertaler, der auch nackt ist, also auch ein nackter Mann. Das ist nicht so häufig bei Brinkmann. Und ich sehe lächelnde Gesichter und Popblumen und Monster. Ganz schön viel Stoff für jemanden, der aus Vechta kam. Wie ist der eigentlich inspiriert worden von dieser amerikanischen Szene? Es soll ja sehr viele Katholiken geben, die aus dieser Motivation heraus besonders bunte Dinge treiben. Okay. Katholiken muss man erklären. Er war Katholik, ne? Von Haus aus ja. Und er war nicht nur Katholik, er hat mit Ralf Rainer Regula, mit seinem Mitstreiter, mit dem er einige Bücher ja machte, hat er sogar eine Lehre in einer katholischen Buchhandlung in Essen gemacht. Und die hatten einen Raum, wo sie auch schon mal ein Weihwasserbecken in der Hand gehalten haben oder einen Rosenkranz und den anzubieten hatten. Und die Gegend, aus der er kommt, ist auch so eine katholische Enklave, ne? Ja, Vechta auf jeden Fall. Mhm. Das ist sehr, sehr kirchlich geprägt. Der Kreuzkampf gegen den Nationalsozialismus, der fand in Vechta statt. Das war Kardinal von Galen. Ja, das war etwas sehr Positives. Und Brinkmann, dass man in Vechta Buchhandlungen auch Bücher von Brinkmann kaufen konnte, war nicht zeitgleich mit dem Erscheinen der Bücher. Ach, tatsächlich? Woran lag das? Das war zu versaut, nicht? Knarf, du kommst aus Dithmarschen gebürtig. Kennst du dieses engstirnige Klima, dass das einfach zu versaut ist, was jemand macht? Ja, ja, klar. Bei mir ist es eher protestantisch, aber gerade deswegen brauchen wir ja diesen Schund hier, diese Beat-Literatur und das Zeug, um dem zu entfliehen, würde ich sagen, oder? Wir wollen jetzt mal Rolf-Dieter Brinkmann die Chance geben, sich selbst vorzustellen, nämlich aus dem Autorenalltag sein Statement über seine Herkunft Vechta. Geboren zu Anfang des Krieges in Nordwestdeutschland, Vechta im südlichen Oldenburg, einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, ein Schweinelandstrich, leeres Moor, hellbraunen Torfstechen, Mücken und Wacholder, viel krüppeliges Grünzeug, katholisch verseucht. Darin aller Schrecken einer wahnhaften Erziehungssucht gewesen ist, bis in die lächerlichen altphilologischen, philologischen Riten einer sogenannten höheren Bildungsanstalt. Anstalt, bereits diese Bezeichnung disqualifizierte die Ausbildung. Der Schrecken, jeden Montagmorgen in die Schule zu gehen, war allgemein. Die Lehrer haben gestunken und sie haben stinkend den offiziellen Lehrstoff in die Körper der Schüler hineingejaucht. Ich habe dort keinen Abschluss gemacht. Die Erziehung durch Krüppel kann ich bis heute nicht einsehen. Wurde nach Oldenburg auf das Finanzamt geschickt, um zu lernen, mich selbst zu ernähren. Verließ den Job nach einem Vierteljahr, der aus Abhaken von Zahlen bestand und dem Anhören älterer Männer, ihren vergammelten Erlebnissen außerhalb der Arbeitszeit. Eigenheimvisionen, Erbsenpflanzen, tuntenhafte Fotzenerlebnisse. Wohnte kurz bei einem Verwandten in Kloppenburg, der nachmittags das Grauen erzählte, im Nahkampf andere einzelne Leute zu erstechen. Auszeichnungen, mehrere, da er das Weiße im Auge des Feindes gesehen hatte. Nahkampfspangen, eiserne Schwerter mit Eichen oder Eichenlaub, verziert. Er ist am Wahnsinn des Krieges später, nach Ende des Krieges, kaputt gegangen, nachdem der Krieg offiziell vorbei war. Er schaute immer den ganzen Tag aus dem Fenster hinaus auf die Kleinstadtstraße. Weitergezogen in das Emsland und wohnte dann bei einem Volksschullehrer in einer Zwergschule, 500 Meter von der holländischen Grenze entfernt. Versuche, die Schule weiter zu besuchen, aufgegeben. Um 6 Uhr morgens mit dem Fahrrad durch das winterlich starre Moor gefahren, Busfahrten, rumgelungert, Gelegenheitsarbeiten und Lesen. Mit Mädchen rumgetanzt und am Wirtshaustisch einen Finger in die Möse gesteckt, während blöde machender Diskussionen. Ja, das sagt Rolf-Dieter Brinkmann über wie er lebt und warum, wie ja auch ein wunderbares Gedicht von ihm heißt. Jemand mit diesem Background, wie kommt der dazu, zu dem Autoren der 68er in Westdeutschland zu werden, Marco? Man muss die richtigen Leute treffen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und vielleicht gegen irgendwas auch einen Widerwillen haben, auf einmal Lust haben. Und ein bisschen brennen muss man, ne? Ja. Und er hat gebrannt. Und das fand seinen Ausdruck ja auch nicht nur in seinen eigenen Texten, sondern auch in der bis heute eigentlich bedeutenden Anthologie Acid. Knarf, die liegt da vor dir. Du liest die ganze Zeit ganz interessiert darin. Du hast dir. Also eine Stelle gefällt mir so gut. Rede noch mal ein bisschen weiter, dass ich sie finde. Ja, sehr gerne. Also du hast dir da sogar Lesezeichen reingesetzt. Wir haben ja auch schon mal eine Kneipenlesung aus Acid gemacht. Mhm. Kommt immer wieder gut an. Ist irgendwie zeitlos schön. Ich lese jetzt mal das Nachwort vom Herausgeber. Somit wurde aus der ursprünglich geplanten rein literarischen Anthologie eine Materialsammlung von Lesebuchcharakter. Erst dieses Nebeneinander von verschiedenen Literaturgattungen, wie Arbeiten über verschiedene künstlerische Tätigkeitsbereiche, wie auch Themen von allgemeiner aktueller Relevanz, ergab das Gesamtbild einer einheitlichen Sensibilität, die sowohl den Trivialbereich wie den hochkulturellen Bereich einschließt und für die Begriffe wie Pop oder Subkultur nicht ausreichen. Es versteht sich von selbst, dass eine Anthologie diesen Zusammenhang nur in einzelnen Ausblicken verdeutlichen kann. Also, ja, das ist auch was mir an dem Buch gefällt, dass es weit darüber hinausgeht, einfach nur eine literarische Anthologie zu sein, sondern da ist auch so ein Theoretiker wie Marshall McLuhan drin. Und mit dem du dich ja auch sehr intensiv beschäftigst. Was ist für dich das Faszinierende an Marshall McLuhan und seiner Theorie, das Medium ist die Message oder die Massage? Was ist das Faszinierende daran? Dieser schon sehr frühe Blick dafür, dass wir Menschen uns durch Medien viel mehr verändern, als wir glauben eigentlich. Also, dass die Schriftsprache unser Gehirn sozusagen so bearbeitet hat, dass jetzt mit Fernsehen, Internet und allem dass das Gehirn wieder verändert wird. Und diese Beschreibung, das gefällt mir sehr gut an Marshall McLuhan. Und das bringt man über das rein Schriftstellerische hinaus gedacht hat, das erzählt er uns auch nochmal in seiner Sendung Autorenalltag, wo er nämlich sagt, ich bin gar kein Schriftsteller. Sprechen macht man mit vielen Leuten. Wahrscheinlich bin ich überhaupt kein Schriftsteller. Ich weiß gar nicht, was ein Schriftsteller ist. Manchmal kommt mir das so blödsinnig vor. Manchmal bin ich auch sehr ängstlich. Weil die Leute überall denken, da kommt ein Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm da und warten, was der eigentlich sagt. Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich diesen Leuten, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass jemand spricht, was kann ich diesen Leuten sagen? Nur das, was ich geschrieben habe. Knarf, geht dir das genauso? Denken die Leute, da kommt ein Musiker? Ja, klar. Also es gibt so bestimmte Einschätzungen, die Leute haben und die sie dann auch gerne erfüllt sehen. Und das ist natürlich ein großer Spaß, das zu untertreiben, zu hintertreiben. Und wie ist das als Schriftsteller, Marco? Ja, ich muss mich damit identifizieren und ich möchte das auch und ich möchte auch als solcher wahrgenommen werden. Und bei Brinkmann ist ja das Erstaunliche, In dieser Zeit 1967 bis 1970 hat Brinkmann 5 Gedichtbände veröffentlicht, hat alleine oder eben zusammen mit Ralf Rainer Regula 5 Bücher mit amerikanischer Literatur herausgegeben und auch noch eine Literaturzeitschrift und einen Roman gemacht. Das war in 4 Jahren. Und dann hat er ja, bevor sein letzter Gedichtband erschienen war, Westwärts 1 und 2, das Erscheinen, was er nicht mehr erlebt hatte, 1975, wofür er den Petrarca-Preis bekam, bevor dieser Gedichtband veröffentlicht wurde, war 5 Jahre lang, war er in die innere Emigration getreten, hat gearbeitet, aber nichts veröffentlicht in der Zeit. Du hast Brinkmanns frühen Tod erwähnt. Er ist ja so diese Generation Jim Morrison. Und eigentlich laufen in Brinkmann-Sendungen immer Titel von den Doors. Wir wollen das heute mal ändern. Und zwar wollen wir das Wort Acid mal wörtlich nehmen. Acid, wie gesagt, ist diese Anthologie, die Rolf-Dieter Brinkmann mit Ralf Rainer Regula 1969 herausgegeben hat und die ein Kultbuch der 68er ist. Aber Acid heißt ja auch eine ziemlich bekannte elektronische Musikrichtung. Knarf. Und Acid heißt eine Droge. Mhm. Droge, Musik und Literatur. Die Musik kam aber später, oder? Auch das muss man jetzt nicht so festlegen. Also da der Begriff ja schon so fluide ist, würde ich auch sagen, ja, wenn, das ist doch immer diese ewigen Gespräche, wenn ich die höre, wer waren die ersten Punker? Wer hat als erstes Punk gemacht? Und das wird immer weiter nach vorne gesetzt, das Datum und so. Wir sind jetzt bei 1878 oder sowas. Echt? Also nee, ich würde nicht sagen, es gibt nicht wirklich einen klaren Moment des Anfangs von Acid als Musik. Oder vielleicht doch DJ Pierre. Ich widerspreche mir selbst, auch schön. Ja, auf jeden Fall ist doch, also wenn ich jetzt Acid als Synonym für LSD, für diese Droge, die ja als bewusstseinserweiternde Droge beschrieben wird und von vielen auch so beschrieben wurde und von vielen auch so erfahren wurde, dann steht sie, wenn dieses Buch so heißt, natürlich auch dafür, dass diejenigen, die dort geschrieben haben, auch Kontakt hatten, sich auch mal so ein Ding eingeworfen haben, zum einen. Zum anderen steht es aber auch dafür, dass Literatur einfach ausprobiert, dass sie, ja, dass sie Visionen haben soll, dass sie einfach mal irgendetwas sehen darf, was vorher nicht zu sehen war. Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Drogen hier zu verherrlichen, aber warum hat die Droge Acid damals so eine Rolle gespielt und warum war sie so verlockend auch für Künstlernaturen wie Rolf-Dieter Brinkmann? Ich würde sagen, diese Droge sollte man schon verherrlichen. Es geht ja bei allen Drogen immer nur darum, dass die Drogen falsch genommen werden. Dass diejenigen, die Probleme mit Drogen haben, die haben meistens vorher schon ein anderes Problem und dann verstärken sie das Problem durch die Droge. Und sowas wie LSD ist einfach etwas, das meiner Meinung nach jeder einmal in seinem Leben genommen haben sollte. Warum? Weil das dein Leben so verändert und du dein Leben mal auf eine andere Art siehst. Und diese Erfahrung gönne ich jedem. Bewusstsein Erweiterung. Ich hätte es nicht schöner Gutes, sagen oder? Können. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Welcher Song passt denn jetzt dazu, um das abzunehmen thematisch? Weiß auch nicht. Maya Jane Coles, oh, ja. Dub Child. Thank you. Und ich glaube auch, dass Brinkmann und Regula den Namen Acid gewählt haben, weil das cool ist und weil das so ein fluides Wort ist, ne? Also das ist so ein Wort, das kann man nicht so richtig festlegen. Also die Droge ist nicht richtig festzulegen, die Literatur ist nicht richtig festzulegen und auch die Musik ist nicht richtig festzulegen. Ich versuch's mal jetzt. Ich habe zufälligerweise meine Schlagzeugmaschine und meinen Synthesizer dabei. Und, sehr schön. Und bei Acid handelt es sich darum, dass man eine Basslinie hat. Also hier nehmen wir erstmal eine Basslinie. Hört man. Ich glaube, es ist D, F und G. Und das Interessante an Acid ist, dass diese Basslinie über die Zeit des Songs moduliert wird. Das klingt dann so. Erzeugt man Spannungspunkte und das ist typisch für Acid. Und wenn man es nicht mehr erwarten kann, kommt der Rhythmus. So funktioniert ungefähr Acid. Ich mache das aber jetzt noch ein paar Minuten. Yeah. Jetzt auch drüber unterhalten. Wir könnten jetzt genau weiter. Das ist ja eine Musik, die könnte auch im Cookies laufen. Das ist ein Club in Frankfurt und wer betreibt den? Ich weiß nicht, ob er ihn immer noch betreibt, aber Ralf Rainer Regula, der Literat und DJ und Betreiber von Frankfurter Kultdiscos, der auch mal in einer U-Bahn-Station, glaube ich, einen Techno-Schuppen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aufgemacht hatte. Aber da das Cookies gibt es immer noch, aber ich weiß nicht, ob Ralf Rainer Regula den immer noch macht. Aber insofern ist das nicht so weit hergeholt, wenn wir sagen, diese Musik passt schon zum Thema Acid. Nicht nur, weil sie Acid heißt, sondern weil sie etwas weiter strickt, was bei Brinkmann und Regula angelegt war. Sie kann laufen. Ja, genau. Beim Reden kann sie laufen, die Musik. Wie heißt denn dieser William Burroughs? Ist das nicht, hat der nicht auch so eine komische Schreibtheorie des Cut up and fold in. Cut up and fold in, aber auch dieses immer weiterschreibens, das Leben weiterschreiben? Na, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Ich würde jetzt einmal ein Gedicht einspielen wollen aus Acid, Wir mal dieses Musikbett drunter lassen. Und wir hören die Flamingos. Die Flamingos. Wenn die kleinen Vögel sterben, nehmen die größeren Überhand. Und auf der Stelle hat sich das Klima gewandelt. So geht das hier zu im Flamingoland. Land flammender Sonnenaufgänge und schwerer Regenfälle. Unser Gott ist ein Flamingo-Gott. Und unser Teufel auch. Wenn die Temperatur sinkt, werden wir Flamingos je nach Gelegenheit etwas kannibalisch. Eindringlinge merken das bald. Löse mich aus, schreit meine Frau aus ihrem Käfig. Aber ich, genauso berechtigt, fühle nicht die Notwendigkeit, die Angreifer anzugreifen. Denn der männliche Flamingo ist schöner als der weibliche Flamingo und ist deshalb schlauer. Ich berühre deinen Flamingo und das Sperma spritzt. Mein Dschungel überspringt deinen Sumpf. Ich liefere mein Nest aus. Unser Gott ist ein Flamingo-Gott und unser Teufel auch. Wir Flamingos haben einen Tanz genannt, der Flamingo. Und wir werden nicht müde, diesen Tanz zu tanzen. Es ist ein sehr eleganter Tanz und eine sehr elegante Art der Verehrung. Leben ist ein Sumpf, ulpst meine Frau. Und wenn wir Flamingos Liebe machen, schweigen, die Sonne steht still. So laut sind unsere Zuckungen, so wahnsinnig unsere Träume. Das war ein Gedicht von Jean Perrault aus Acid, herausgegeben von Rolf-Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Ricula. Zu einer Zeit, als Rolf-Dieter Brinkmann nicht mehr in Vechta lebte, sondern in Köln lebte. Eine Stadt, mit der ihn so eine Hassliebe verbunden hat. Wir hören da einmal rein. Köln ist was für eine Stadt? Köln ist die schmierigste Stadt, die ich kenne. Die schmierigste, versauteste, dreckigste, blödeste, verschissenste, verpinkelste, stinkendste Stadt. Eine so tote und öde Stadt, in der alles Leben erstirbt, in der es keine lebendigen Situationen mehr gibt, in der alle Situationen zerfallen, in der die Leute einander hassen und sich verkriechen. Jetzt gehe ich zum Beispiel diese Straße entlang. Es gibt hier keine Farben mehr. Ich sehe hier keine Farben. Nur ein bleiches Grau und dann ein Schwarzgrau, dann ein verdrücktes, verzwängtes, muffiges, hässliches Schwarz. Dazu diese bleichen Neonlichter, keine Bäume. Hinten das Hochhaus. Es ist 5:05. Ich gehe am Friesenplatz entlang. Muffig, grau, öde, verwaltet. Sie machen alles plan. Sie rotten überall alles aus. Die Mehrzahl rottet alles aus. Überall diese Pop-Muff-Sänger. Hier sollte man auch mal bald so von der Bühne treten. Den Mick Jagger einen Tritt in den Arsch, während er singt dort vorne. Oh, ich friere. Mir ist kalt. Kosmetik. Autokosmetik. Fernsehgerätekosmetik. Parkplatzkosmetik. Alles plan. Hier kleine zärtliche Zimmer. Mit einem sanften Licht erhellt. Ach, ich träume von ganz anderen Landschaften, während ich hier durchgehe. Na, Frellum ist ja auch ein großer Flaneur, nach allem, was ich weiß. Talking Techno ist einer deiner Tracks. Ist das auch eine Herangehensweise, wie du arbeitest? Dieses Herumlaufen, dieses Assoziieren, diese Attributketten, die er ja auch macht mit muffig, grau und schwarz? Heute lief ich durch die Stadt. Ich hatte nichts Besseres und nichts Schlechteres zu tun. Ich lief Straßen rauf und runter, einige bis zum Ende, andere um vorher nach links oder rechts abzubiegen. Ich betrieb Psychogeografie. Ja, mein lieber Andreas, das kann man so sagen. Diese Abscheu vor Köln, diese Abscheu vor Vechta, diese Abscheu vor allem und jedem, kann man ja fast sagen. Vor Deutschland, würde ich sagen. Mag sein. Okay. Ich würde sagen, Abscheu vor Deutschland, gerade deswegen auch unbedingt mal neue Luft reinbringen mit amerikanischer Literatur. Und dann irgendwann war Brinkmann auch in Austin in Texas als ein Jahr als Gastlektor. Er war auch ein Jahr in Rom. Ja. Und wenn ich lese, was aus diesen Städten dann gekommen ist, also die Stadt, die so schön wäre wie die Cover von den Gedichtbänden von Brinkmann, die gibt's überhaupt nicht. Außerirdisch, würde ich sagen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Brinkmann hätte Astronaut werden können und vielleicht wäre der Mond das gewesen. Aber wäre es nicht so, wenn er noch am Leben wäre, wäre er jetzt 78? Was glaubt ihr, wie Rolf-Dieter Brinkmann heute drauf wäre? Ich könnte mir vorstellen, er würde wieder ein Fechter leben. Ich könnte mir vorstellen, er wäre ein Wertkonservativer, wie so viele seiner Generation. Er hätte bestimmt einen Hund, stelle ich mir vor. Aha. Einen Hund. Und er würde immer so rumgranteln die ganze Zeit. Ja. Das glaube ich auch. Richtig komisch, da sind wir uns einig. Absolut rumgranteln. Also Scheiße hier. Bier schmeckt nicht. Ja, das Bier schmeckte aber in den 90er Jahren in Vechta, als dort nämlich eine Gesellschaft aktiv wurde, bei der Marco Sagurna doch sehr stark beteiligt war. Wie kam es zur Gründung der Rolf-Dieter Brinkmann-Gesellschaft in der katholisch verseuchten Heimatstadt von Rolf-Dieter Brinkmann, wie er sie selbst genannt hat? Naheliegend eigentlich, oder? Ja, naheliegend war, dass Brinkmann dort herkam und dass man in Vechta, wer Glück hatte, auf ihn stoßen konnte, weil es dann doch irgendwann mal ein Buch geschafft hatte in die Stadt. Und Vechta hat inzwischen eine Rolf-Dieter Brinkmann-Straße. Mhm. Auch in der Universität hängt, glaube ich, Auditorium Maximum, also in dem Hörsaal Number One hängt ein ganz großes Brinkmann-Gedicht. Und dadurch, dass Brinkmann in Vechta lebte und noch einige Menschen, die in Vechta nach wie vor leben, ihn kannten, machte das sehr viel Spaß, sich mit denen über diesen Schriftsteller zu unterhalten. Und die Literatur war einfach kolossal spannend. Und es gibt sehr viele Schriftsteller und Autoren, die wir dann in diese Stadt eingeladen haben. Für die spielt Brinkmann als Schriftsteller einfach eine sehr große Rolle. So wie für Brinkmann Amerikaner, Frank O'Hara oder Ron Padgett oder andere eine Rolle gespielt haben, so spielt Brinkmann eine Rolle. Und viele Schriftsteller haben etwas über Brinkmann zu erzählen. Ob das Kurt Dravert ist oder Peter Waterhouse, Wolf Wondratschek. Ob das selbst ein großer Schauspieler, Klaus-Maria Brandauer, der hatte es sich nehmen lassen, nach Vechta zu kommen und mit großer Freude diese Gedichte von ihm ganz anders zu lesen, wie ich sie je gehört hatte. Trägt denn zur Mythenbildung auch bei, dass Brinkmann mit 35 in London vom Auto überfahren wurde? Ist das so ein typischer Popstar-Tod? Oh, sogar am Piccadilly Circus auf dem Weg oder mit vis-à-vis zum Shakespeare-Pub. Ja, klar. Wenn du das schon so schilderst, ist klar, das ist mythisch. Klar, das ist irgendwie so. Ja, das passt schon. Finde ich auch. Und Marco, du hast dich damals, als du dich so sehr für die Brinkmann-Gesellschaft engagiert hast, mal sehr mutig auf den Weg zu Marlene Brinkmann gemacht, die Autorenwitwe, die ein wenig schwierig sein soll. Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das hat ja jeder seine Art, mit Menschen umzugehen. Und wenn man einen Menschen verloren hat, der ein Schriftsteller ist, der viele andere interessiert, könnte ich mir vorstellen, das ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Vielleicht habe ich gar keine Lust, mit diesen Menschen zu sprechen. Ich habe, muss ich einräumen, damals sie sozusagen mit einem Strauß Blumen überfallen. Das muss nicht so gewesen sein, dass das eine ganz tolle Idee war, aber ich hatte dann die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen und habe auf die Art und Weise geschafft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Leute, überfallt alle die Dichterwitwen. Heraus kam jedenfalls ein ganz spannendes Buch, das den Titel trägt Too Much, 1994 erschienen. Herausgeber Marco Sagurna. Und Gunther Geduldig, ganz wichtig. Das ist ja die Brinkmann-Koryphäe überhaupt. Too Much, was hat es mit Too Much auf sich? Oh, Too Much, das Buch Too Much zu nennen, das begründet sich in einem Gedicht, das Wolf Wondratschek nach dem Tod von Brinkmann veröffentlicht hat. Und dieses Gedicht heißt »Er war too much für euch Leute«. Und das haben wir aufgegriffen und das Buch »Too much«, das lange Leben des Rolf-Dieter Brinkmann genannt. »Too much« interessiert mich jetzt auch, da greife ich jetzt mal über den Tisch rüber und hole mir das mal. Das ist doch dein Buch. Genau das. Das ist mein Buch, klasse. Ja. Und ich würde dich bitten, das Wondratschek-Gedicht vielleicht mal kurz anzulesen. Das steht auch gleich ganz vorne. Gleich vorne? Mache ich doch glatt. »Er war echt too much für euch, Leute. Zum Tod des Dichters Rolf-Dieter Brinkmann. Brinkmann hatte wirklich was drauf, aber glaubt nicht, dass ich das hier beweisen will. Dieses Abschiedsgedicht auf einen, der nicht mein Freund war und den ich persönlich nur wenige Male getroffen habe, gilt. Der Zukunft, für die Brinkmann jetzt verloren ist. Vielleicht hätte er die Szene nochmals aufgerollt. Vielleicht schweigsamer als früher an einem Tisch, auf einem Stuhl sitzend, ein ordentliches Bier vor der Nase, rechts der Nase ein Pickel, der bereits eiterte. Ihn schierte sie wenig, die Schönheit. Die eigene so wenig wie die der Jugend, der er das Acid-Buch vor die Füße warf, bevor er sich völlig versteinert, und das will was heißen für einen Burschen von gerade 30 Jahren, enttäuscht und erschöpft von der törichten Prophetie auf eine bessere Welt in die hässliche Stadt Köln am Rhein zurückzog, in die Einsamkeit im Schatten der Schaltzentrale Kultur des Westdeutschen Rundfunks, durch seine Hässlichkeit noch auffälliger als der Dom und das träge und schmutzig fließende Wasser des Rheins, zurückzog in die Einsamkeit ohne Geld, ohne Illusion, ohne Freunde, ohne die Gewissheit, das Schicksal meine es gut mit ihm. Das Ironische der Tragödie bestand darin, dass er, der Wortgewaltige, einen Sohn gezeugt hatte, der im Sprachzentrum schwer gestört war, kaum reden konnte und mit wirren, verkehrten Bewegungen dahin lebte. Brinkmann, ohne die Illusion auch, er könnte eines Tages wieder auftauchen, reifer geworden, würden die Kritiker schreiben, wenn überhaupt sie noch was schreiben würden über ihn, der ihnen ans Leben wollte. Ich erinnere mich an das verblasste Entsetzen, das damals geherrscht hatte, als Brinkmann in einer Akademie gegen das faule, feiste Ritual sich anständig zu benehmen verstieß. Wenn das hier, Brinkmann hielt seinen Roman, aus dem er vorgelesen hatte, in die Höhe, wenn das hier ein Maschinengewehr wäre, ich würde sie umlegen. Stellen Sie sich das vor. Ich musste lachen. Aber für Brinkmann bedeutete das den Abschied, inszeniert von ihm selbst. Es hat ihn zeitweise vernichtet, kein Wort mehr über ihn. Mal da was, mal dort was, das Geld verdienen und die Not waren schuld an kleinen Publikationen, nicht das innerste Sprechen dieses Dichters, der so schnell und billig nicht mehr zu haben war. Grabesstille, wenn man sich an die Horde erinnert, Brinkmann wie ein zu allem entschlossener, trunkener El Topo, die Mädchen dabei, die genauso gut fickten wie Gedichte machten, die Freunde dabei auf Tabletten, das Herz voll mit ungestümen Forderungen, die wirklichen Dichter machten den Überfall in den Chefetagen der Buchmesse, eine Gaudi, die Kraft hatte und bestechend war wie das Kapern eines Schiffes, das war nicht, was die Zeitungen den Verlagsmeldungen nachredeten. Das geht noch weiter. Ich höre jetzt auf. Sprachlos? Ja, das ist auch ein bisschen viel jetzt. Das ist ganz schön lang, ja. Ja. Aber es bringt es sehr auf den Punkt. Ja, es bringt es sehr auf den Punkt und ich empfehle allen Leuten, das selbst nachzulesen. Marco Saguna, dein Schlussplädoyer bitte. Was glaubst du, bleibt von Rolf-Dieter Brinkmann? Also von Rolf-Dieter Brinkmann bleibt... diese Radiosendung... ganz sicher indirekt irgendwie auch mein neuer Roman Warmia, der im schönen kleinen Pop-Verlag in Ludwigsburg erschienen ist, dieser Tage. Und vieles mehr bleibt von Brinkmann. Das würde jetzt Stunden dauern, das alles auch noch zu sagen. Das hast du schön gesagt. Welche Musik würde denn zum Ende passen, Knafrelle? Lass uns doch noch mal die Iration Steppers hören. Die machen auch so einen schönen Acid-Anfang bei ihrem Song. Und das war ein Radio Globo zur 1969 erschienenen Anthologie Acid, herausgegeben von Ralf-Rainer Rigulla und Rolf-Dieter Brinkmann. Ein Kultbuch der 68er. Am Mikrofon verabschieden sich Knarf Rellem. Ciao. Marco Saguna. Wiedersehen. Und Andreas Moll.